Ursula Welte, einen schönen und guten Abend, meine Damen und Herren. So mancher, der glaubte, mit der DDR werde man ein leichtes Spiel haben, könne ihr den Weg zur Einheit gleichsam vorschreiben, musste sich von einem selbstbewussten und souveränen Lothar de Maizière heute in die Schranken weisen lassen. Ein entscheidendes Wort bei der Gestaltung des vereinten Deutschland wolle man mitreden, so der DDR-Ministerpräsident. Und er sagte dies wohl weniger in den Saal der Volkskammer an die Adresse der Parlamentarier, denn an die Adresse der Bonner Verhandlungspartner. Geworben wurde in der Regierungserklärung von de Maizière aber nicht nur um Toleranz unter den Politikern und Akzeptanz der DDR-Standpunkte, geworben wurde auch um die Solidarität der Bundesbürger. Bedenken Sie, wir haben 40 Jahre die schwere Last der deutschen Geschichte tragen müssen. Die DDR erhielt bekanntlich keine Marshallplan-Unterstützung, sondern sie musste Reparationsleistungen erbringen. Wir erwarten von Ihnen keine Opfer. Wir erwarten Gemeinsamkeit und Solidarität. Die Teilung kann tatsächlich nur durch Teilen aufgehoben werden. Bevor wir ausführlich auf die Regierungserklärung des DDR-Ministerpräsidenten eingehen, ein Blick auf die übrigen Themen. Der Bundes- und der DDR-Wirtschaftsminister sprachen in Ostberlin über die Währungsunion. Im Streitgespräch das Thema Neuordnung der Länder, Litauens Reaktionen auf die Energieblockade und der Besuch der litauischen Regierungschefin in Oslo. Die USA haben die Ausschreibung für die Nachfolgesysteme der Lance-Kurzstreckenraketen auf Eis gelegt. In Nicaragua wurde ein Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet und in Oberhausen begannen die 36. Kurzfilmtage mit vielen Werken aus dem Osten. Zunächst aber ausführlich Hartwig Heber zur Regierungserklärung von Lothar de Maizière heute vor der Volkskammer in Ostberlin. Mit hohem Tempo will die neue Ostberliner Regierung die Einführung der sozialen Marktwirtschaft in der DDR vorantreiben. Allerdings soll die Umstellung zugleich in geordneten Schritten erfolgen, kündigte Ministerpräsident de Maizière in seiner Regierungserklärung an. In den nächsten 8 bis 10 Wochen sollen die Grundlagen für die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion gelegt werden, die dann noch vor der Sommerpause in Kraft treten solle. Versteckt war auch von Lohnerhöhungen noch vor Einführung der D-Mark die Rede. Die bisherigen staatlichen Subventionen für Preise, Mieten und Tarife sollten vor der Währungsumstellung den Arbeitsbezügen und Renten zugeschlagen werden. Erst dann könnten auch schrittweise Preise und Mieten freigegeben werden. Gleichfalls zur Beruhigung sozialer Ängste in der Bevölkerung dürfte die Ankündigung des Regierungschefs für ein umfassendes Arbeitsbeschaffungsprogramm gedacht gewesen sein. Die zu erwartende Arbeitslosigkeit müsse mit Umschulungs- und finanziellen Sicherungsmaßnahmen sowie einem Arbeitsförderungsprogramm bekämpft werden. Zugleich stellte de Maizière die Schaffung von 500.000 Arbeitsplätzen speziell im Mittelstandsbereich in Aussicht, die dort einen Ausgleich gewährleisten sollten, wo aus Gründen der Wirtschaftlichkeit oder des Umweltschutzes Kündigungen unvermeidlich seien. Grundsätzlich stellte er klar: Bei den Verhandlungen mit der Bundesregierung gehen wir von dem festen Grundsatz aus, dass Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion eine untrennbare Einheit bilden müssen und nur gleichzeitig in Kraft treten können. Wir bestätigen die bereits mehrfach getroffene Aussage, dass die Einführung der D-Mark auf dem Gebiet der DDR bei Löhnen und Gehältern im Ergebnis im Verhältnis 1:1 erfolgen sollte, bei Renten ebenfalls im Verhältnis 1:1, wobei ihre schrittweise Anhebung auf das Nettorentenniveau von 70% nach 45 Versicherungsjahren erfolgen sollte und bei Sparguthaben und Versicherungen mit Sparwirkung auch im Verhältnis 1:1, wobei Wege eines differenzierteren Umtauschs gegangen werden sollten. Auch für die betrieblichen Schulden schlug de Maizière Differenzierungen vor. Im genossenschaftlichen und Privatsektor solle es zu weitgehenden Streichungen der Schulden kommen. Bei den volkseigenen Betrieben müsse eine Umbewertung erfolgen, und zwar mindestens im Verhältnis 2:1. Die deutsche Einheit müsse so schnell wie möglich kommen, aber ihre Rahmenbedingungen müssten so gut, vernünftig und zukunftsfähig wie nötig sein, so die Grundsatzformel des DDR-Ministerpräsidenten. Tempo und Qualität seien am besten durch einen vertraglich zu vereinbarenden Weg gemäß Artikel 23 zu gewährleisten. De Maizière appellierte dabei an die Bundesbürger, weiterhin Solidarität zu zeigen. Um vergleichbare Aspekte ging es auch anschließend in einer kurzfristig angesetzten Aktuellen Stunde, der ersten in der DDR-Volkskammer. Zum vorliegenden Entwurf für eine neue Verfassung, den noch der Runde Tisch in Auftrag gegeben hatte, blieben die Positionen der Fraktionen kontrovers. Für die Arbeitsgruppe des Runden Tisches hatte Gerd Poppe vom Bündnis 90 Grüne, der Fraktion der Bürgerrechtsgruppen, die Verbindung von parlamentarischer und direkter Demokratie im Entwurf hervorgehoben. Wesentliche Grundlage des Verfassungsentwurfs sind die Menschen- und Bürgerrechte. Auf ihnen ruht der gesamte Entwurf, und das mit gutem Grund. Die Erfahrungen der Bürger der DDR, sowohl die mit der Diktatur als auch die mit dem Demokratisierungsprozess, dürfen nicht verloren gehen. Die langjährigen Defizite bewirkten eine besondere Sensibilisierung der Bürger der DDR für die menschliche Würde, die Freiheit, Gleichheit und Solidarität. Es wurde besonderer Wert darauf gelegt, die Menschen- und Bürgerrechte, auch die, die im Grundgesetz der Bundesrepublik nicht enthalten sind, aber den Erfahrungen und Erwartungen der Bürger der DDR entsprechen, justiziabel, das heißt einklagbar, auszuformulieren. Doch vor allem die konservativen Parteien sprachen sich grundsätzlich gegen eine neue DDR-eigene Verfassung aus. Dies sei ein Hindernis für den Einigungsprozess, hieß es bei CDU, DSU und Demokratischem Aufbruch. Während die SPD den Entwurf als beispielhaft würdigte, eine Realisierung aber nur in Etappen für möglich hielt, setzten sich die Konservativen für die Übernahme des Grundgesetzes ein. Andernfalls kämen die DDR-Bürger doch wieder zum Grundgesetz, so lautete die Warnung. Die Bonner Reaktionen auf das in Ostberlin Gesagte hat Dieter Kopp zusammengefasst. Lothar de Maizière hat mit seiner Regierungserklärung in Bonn ein sehr positives Echo gefunden. Die Akzente werden allerdings von Koalition und Opposition durchaus unterschiedlich gesetzt. So sprach etwa Kanzleramtsminister Seiters in seiner Stellungnahme von einer würdigen Erklärung, die durchzogen sei vom Willen zur Einheit. De Maizière habe die volle Unterstützung der Bundesregierung bei der Entwicklung von Strukturen in der DDR, die denen der Bundesrepublik entsprechen, um die Voraussetzungen für die schnelle Einheit Deutschlands zu schaffen, sagte der CDU-Politiker. Zur Forderung nach einem Umtauschkurs 1:1 auch bei Löhnen, Gehältern und Renten merkte Seiters an, es gebe natürlich Verhandlungsspielraum, über Einzelheiten müsse gesprochen werden. Der saarländische Ministerpräsident und sozialdemokratische Kanzlerkandidat Lafontaine erklärte unter Anspielung auf die Umtauschkursdiskussion, zu Recht habe de Maizière den Bundeskanzler und seine Regierung erneut aufgefordert, Wort zu halten und die im Wahlkampf gegebenen Versprechen einzulösen. Mit seiner unmissverständlichen Forderung nach sozialer Gerechtigkeit auf dem Weg zur deutschen Einheit habe de Maizière den aktuellen Sorgen der Menschen in der DDR, aber auch in der Bundesrepublik Rechnung getragen, fügte Lafontaine hinzu. Kritisch setzte sich der sozialdemokratische Kanzlerkandidat mit dem, wie er sich ausdrückte, unbedachten Schwadronieren über ständig neue Termine für die erste gesamtdeutsche Wahl auseinander. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion Bohl nannte die klare Absage der DDR-Koalition an jede Form von Sozialismus bemerkenswert. Sein Fraktionskollege Hornhus begrüßte die Absicht, die deutsche Einheit durch den Beitritt zum Bundesgebiet nach Artikel 23 zu vollziehen. Starke Beachtung fanden auch die wirtschaftspolitischen Vorstellungen, die de Maizière entwickelte. Der CDU-Politiker Wissmann lobte das auf Privatinitiative, Leistung und Wettbewerb ausgerichtete Programm, das den Rahmen für eine Sanierung der DDR-Wirtschaft biete. Die stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion, Matthäus Mayer und Roth, sprachen von einem ehrgeizigen Programm für die Wiederbelebung von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft in der DDR. Ausdrücklich würdigten sie die Verbindung von marktwirtschaftlicher Ausrichtung und ökologischer Orientierung. Bundesumweltminister Töpfer schließlich sicherte Ostberlin zu, es könne bei der Sanierung der Umweltprobleme mit der vollen Unterstützung Bonns rechnen. Lothar de Maizière hat es für seine Koalitionsregierung heute noch einmal deutlich gesagt, die Währungsunion soll den Umtausch 1:1 mit sich bringen. Die Bonner werden es vernommen und werden es besprochen haben, denn am Nachmittag saß im Kanzleramt eine Minister- und Staatssekretärsrunde zusammen, um letzte Einzelheiten für den Entwurf eines deutsch-deutschen Staatsvertrages zu formulieren. Präsident Litauens, Landsbergis, sagte heute Abend im französischen Fernsehen, Litauen könne 100 Jahre ohne Gas und Öl durchhalten. Schließlich habe das Land bis 1944 eine stabile Wirtschaft mit eigenen Produkten und einer sehr starken Währung gehabt. Diese Aussage kann nur trotzig wirken, angesichts der vielen Rechenmodelle, die der hochentwickelten litauischen Wirtschaft nach dem erfolgten Energieboykott durch Moskau nur noch wenige Wochen Überlebenschance geben. Zur Lage in Litauen ein Beitrag von Hans-Peter Riese. In Vilnius wurde heute während des ganzen Tages über die Konsequenzen des Lieferstopps für Erdöl und der Einschränkungen bei Erdgas beraten. Der stellvertretende Ministerpräsident Litauens, Brazauskas, der die Krisensitzung des Kabinetts in Abwesenheit von Ministerpräsidentin Prunskiene leitete, rief die Bevölkerung zu äußerster Sparsamkeit mit Energie auf. Gestern Nacht hatte die für Litauen zuständige Pumpstation in Weißrussland auf Anweisung des sowjetischen Ministerpräsidenten Ryzhkov ihre Lieferungen an Litauen eingestellt. Die Erdgaslieferungen wurden gleichzeitig ab sofort um mehr als 50% reduziert. Die einzige Raffinerie der Republik in Mazeke teilte mit, sie könne bei entsprechender Reduzierung der Verarbeitungskapazität noch knapp 3 Tage weiterarbeiten. Infolge der Reduzierung der Gaslieferungen sollen bereits einige Betriebe in Litauen heute ihre Arbeit eingestellt haben. Strom ist bisher noch nicht verknappt worden, obwohl das einzige stromerzeugende Atomkraftwerk der Republik ebenfalls angeblich wegen Reparaturarbeiten abgeschaltet worden ist. Um die lediglich über das Territorium Litauens führende Erdölversorgung des Gebietes Kaliningrad sowie der Republiken Estland und Lettland aufrechterhalten zu können, ist eine zentrale Pumpstation von Soldaten des sowjetischen Innenministeriums besetzt worden. Diese Gebiete sind aber indirekt insofern betroffen, als sie Fertigprodukte wie etwa Benzin aus der litauischen Raffinerie beziehen. Die sowjetische Regierung hat damit ihre Drohung wahrgemacht, die Gorbatschow und Rischkow in einem gemeinsamen Brief vom Freitag der vergangenen Woche ausgesprochen hatten. Das Ultimatum war zunächst auf 2 Tage befristet gewesen. Der Boykott aber erst wirklich verfügt worden, nachdem gestern der oberste Sowjet Litauens es abgelehnt hatte, auf die Forderungen auch nur ansatzweise einzugehen. Kompromissvorschläge, die vom Präsidium und von einigen Abgeordneten eingebracht worden waren, wurden von der Mehrheit der Abgeordneten nicht angenommen. In dem Schreiben an Gorbatschow wurde lediglich angeboten, im Falle von Verhandlungen bis zum 1. Mai alle geplanten Gesetzesvorhaben auszusetzen. In Vilnius gehen die Schätzungen weit auseinander, wie lange Litauen einen solchen Boykott aushalten kann. Einig ist man sich, dass selbst bei größter Sparsamkeit die Wirtschaft spätestens nach 3 bis 4 Wochen kollabieren muss. Der stellvertretende Ministerpräsident Brazauskas sprach von 10 bis 14 Tagen bei größter Sparsamkeit. Hilfe aus dem westlichen Ausland ist kaum zu erwarten, zumal Litauen nicht auf eigene Rechnung kaufen kann und die Sowjetunion kaum bereit sein wird, Lieferungen ins Land zu lassen. In Vilnius wurde unterdessen damit begonnen, Benzin zu rationieren und die vorhandenen Energiereserven auf die wichtigsten Industriezweige sowie auf Krankenhäuser und soziale Einrichtungen zu verteilen. Ein Krisenplan für die nun eingetretene, voraussehbare Situation lag der Regierung bei ihren heutigen Beratungen unter Vorsitz des stellvertretenden Ministerpräsidenten Brazauskas offensichtlich nicht vor. Was Litauen nicht mehr hat, haben die Norweger noch reichlich, Öl nämlich. Da liegt es nahe, von Vilnius nach Oslo zu reisen, zum Handeln. Ganz so einfach, und das lernt die litauische Ministerpräsidentin Prunskiene gerade, ist es aber nicht, denn die Norweger geben ihr schwarzes Gold auch an die Litauer bei allem Mitleid nur gegen harte Devisen ab. Geschäft und Politik sind in diesem Fall zweierlei. Zu den Gesprächen der litauischen Regierungschefin in Oslo der Bericht von Jürgen Detlefsen. Mit Empörung und Besorgnis, aber auch mit Zuversicht, reagierte heute die litauische Ministerpräsidentin Kazimiera Prunskiene auf das sowjetische Zudrehen des Öl- und Gashahnes für ihr Land. Die Regierungschefin, die sich zurzeit in Oslo aufhält, sagte, das Ausbleiben des Erdgases sei weitaus das Schlimmere, da dieses der überwiegende Energieträger in Litauen sei. Das ist für uns nicht angenehm und wirtschaftlich nicht günstig. Aber wir meinen, dass so Sowjetunion absagt von Litauen als Territorium der Sowjetunion. Und das lässt für uns auch frei mit unseren Waren handeln. Das braucht mehr Aktivität für unsere wirtschaftsleitende Menschen. Das braucht mehr aktive Beziehungen mit andere Welt. Aber sowieso, wir hoffen, dass solche Blockade wird, nur kurzfristig. Wir meinen, dass weiterer Dialog mit Moskau sowieso ist möglich. Der Durchhaltewille der Litauer sei keinesfalls gebrochen und gehungert werde noch lange nicht, da Litauen genügend Lebensmittel produziere, sagte Frau Prunskiene. Sie bezweifelte, dass das Gas völlig gestoppt sei, denn dies würde auch die sowjetischen Garnisonen im Lande treffen. Auf die Frage, ob sie norwegisches Öl als Ersatz ordern wolle, antwortete die Ministerpräsidentin, sie wolle mit den norwegischen Ölgesellschaften verhandeln, erwarte aber nicht, mit fertigen Verträgen heimzukehren. Sie wisse, dass das Öl harte Währung koste, von der Litauen nicht viel besitze. Es benötige deshalb westliche Kredite, bitte aber nicht um Almosen, sondern um übliche Konditionen. Sie könne sich nicht vorstellen, dass die Sowjetunion das Anlanden solcher Lieferungen verhindern werde, wo sie schon selbst nicht bereit sei, Litauen zu versorgen. Da die Sowjetunion Litauens Grenzen nach Osten verschlossen habe, müsse sie wohl hinnehmen, dass dieses neue Verbindungen zum Westen hin eröffne. Die norwegische Regierung hält sich mit Ölzusagen zurück, erklärte jedoch, sie werde Litauen auf anderen Gebieten, etwa beim Umweltschutz, helfen. Frau Prunskiene äußerte die Hoffnung, dass das Interesse der beiden Supermächte, die Entspannung fortzuführen, auch ihrem Lande dienen werde. Sie baue stark auf die Unterstützung Washingtons. Das Schicksal ihres Landes gehe die ganze Welt an. Auf die Frage, ob sie meine, dass der Westen jetzt konkret helfen werde, antwortete sie. Zusammen mit unserer konsequenten Position bei Erhaltung unserer Unabhängigkeit, andere Länder können sehr stark Einfluss machen in Richtung Moskau. Meinen Sie zum Beispiel, dass die Bundesrepublik Deutschland Ihnen konkret helfen will? Ich meine ja, weil Deutschland ist eine von wichtigsten Westländern. Und wie betrachtet sie litauische Problem? Wie wirkt sie in Richtung Moskau? Das ist sehr wichtig, nicht nur für Litauen, sondern auch für, ich meine, für Zukunft Deutschland selbst. Weil diese Prozesse, die in Litauen laufen, sind sehr eng mit Demokratisierung Europa verbunden, sowie mit den Prozessen, die heute in der DDR ablaufen. Ob die in der Bundesrepublik stationierten Lance-Kurzstreckenraketen modernisiert werden müssten oder nicht, wurde in der Bundeshauptstadt im vergangenen Frühjahr heftig diskutiert, aber nicht nur dort. Die Lager waren gespalten in die, die sagten, eine Modernisierung der Kurzstreckenraketen sei angesichts der Entspannung in Europa überflüssig, und denen, die auf dieses Verteidigungssystem nicht und in keinem noch so entspannten Fall verzichten wollten. Nun kam heute aus Washington die Kunde, die USA wollten die Arbeiten für das Nachfolgesystem der Lance-Raketen vorläufig nicht mehr ausschreiben. Zur möglichen Bedeutung dieser Meldung Anmerkungen von Rolf Clement. Diese Meldung ist sozusagen die administrative Folge einer längeren politischen Entwicklung. Die NATO hatte auf ihrem Gipfel im Mai vergangenen Jahres den USA grünes Licht für die Entwicklung dieser nuklearen Kurzstreckenrakete gegeben, allerdings ohne formale Stationierungszusage in Europa, konkret in der Bundesrepublik. Nur aus dem Gesamtzusammenhang des Gipfelpapiers ergibt sich eine prinzipielle Stationierungszusage der Bundesrepublik, weil es dort heißt, dass man weiter landgestützte Nuklearsysteme brauche und diese auch modern gehalten werden sollten. Eine formelle Entscheidung wurde aber auf 1992 vertagt, dann, wenn die Lance-Nachfolgemodelle in die Produktion gehen sollten. Nach den rasanten Entwicklungen in Osteuropa war schon auf der Wehrkundetagung in München Anfang Februar dieses Jahres klar geworden, dass die USA die Entwicklungsphase dieser Raketenmodernisierung nur fortsetzen würden, wenn es eine Chance gäbe, in der Bundesrepublik die Systeme zu stationieren. Ein US-Senator meinte dort, der Senat gebe kein Geld ohne Stationierungszusage aus Bonn. In Bonn hat nun, nach anderen auch Verteidigungsminister Stoltenberg, unlängst erklärt, man könne sich auch eine Zukunft ohne diese Rakete vorstellen. Damit ist die Geldzufuhr für dieses gegenwärtig noch in der Entwicklungsphase befindliche Projekt durch den Senat nicht mehr gesichert. Die US-Regierung hat nun offensichtlich aus dieser Lage die Konsequenz gezogen. Wenn der Senat für das nächste Haushaltsjahr, das am 1. Oktober beginnt, keine Mittel mehr bereitstellt, können jetzt seriös keine Entwicklungsaufträge mehr vergeben werden. Formal begründet die US-Regierung das mit Fragen, die aus dem Senat gestellt worden seien, hier aber geht es gerade um die Stationierungszusage. Oder man begründet es mit noch nicht festgelegten technischen Details. Hier geht es im Wesentlichen um eine im vergangenen Jahr geführte Reichweitendebatte. Die USA wollen bei diesem System auf 490 Kilometer gehen, also knapp unter die Schwelle des Mittelstreckenvertrages mit Moskau. Vor allem Außenminister Genscher hält dies für zu weitreichend, weil damit der Vertrag seinem Sinn nach unterlaufen worden wäre, wie er meint. Die US-Regierung betont nun, dass diese Entscheidung nicht das endgültige K.O. für dieses System sei. Darüber werde endgültig erst 1992 entschieden, im NATO-Rahmen. Beobachter in der NATO, aber auch in Bonn, gehen allerdings davon aus, dass US-Präsident Bush gegenwärtig an einem neuen Abrüstungsvorschlag an die Sowjetunion arbeitet, in dem ein Verzicht auf die Lance-Modernisierung gegen einen Abzug sowjetischer Kurzstreckenwaffen aus Europa getauscht werden soll. Dieser Vorschlag müsste alsbald unterbreitet werden, denn am 9. und 10. Mai tagt in Calgary in Kanada in die nukleare Planungsgruppe der NATO. Und die dort versammelten Verteidigungsminister des westlichen Bündnisses würden dann schon wissen wollen, wie es weitergeht mit den landgestützten Nuklearwaffen in Europa. Gestern noch war unsicher, ob die neu gewählte nicaraguanische Regierung am 25. April ihr Amt planmäßig würde antreten können oder nicht. Die Entwaffnung der rechtsgerichteten Kontrarebellen lief nur schleppend an. Sie lieferten nämlich Berichten zufolge museumsreife Waffen, nicht aber das moderne, einsatzfähige Material ab. Heute nun unterzeichneten die Regierung Nicaraguas und die Contras ein Waffenstillstandsabkommen, das die Amtseinführung am 25. April wieder wahrscheinlicher macht. Aus Managua, Herr Bus. Die Amtsübergabe in Nicaragua von der sandinistischen Revolutionsbewegung zur Demokratischen Allianz unter Führung der Verlegerwitwe Violeta Chamorro wird, wie geplant, am Mittwoch kommender Woche stattfinden. Das ist das bislang wichtigste Ergebnis der Dreiergespräche zwischen Vertretern der beiden politischen Lager und Kommandanten der rechten Kontrarebellen, die am Dienstag in Managua begonnen hatten. Zum Auftakt dieser Verhandlungen hatte Präsident Daniel Ortega damit gedroht, den Machtwechsel auf unbestimmte Zeit zu verschieben, wenn die rechten Aufständischen nicht wie vereinbart bis zum 25. April ihre Waffen abgeliefert und sich als militärische Organisation aufgelöst hätten. Spätestens am Mittwoch war jedoch klar geworden, dass dieser Termin unter keinen Umständen eingehalten werden könnte. Die UN-Friedenstruppe, die in Contra-Basislagern in Honduras die Waffen entgegennehmen sollte, fand dort nur noch Restbestände der Rebellenarmee vor. Nicht mehr als 900 Mann, aufständische Indianer eingeschlossen und zudem unter ihnen viele Verwundete. Ein Großteil der dort gelagerten Waffen war eh unbrauchbar. Nur Schrott liefere die Contra ab, wetterte daraufhin in Managua der Chef des sandinistischen Generalstabs. Mindestens 10.000, nach Angaben der Contra-Führung gar 16.000 Kämpfer, sind seit den Wahlen im Februar nach Nicaragua zurückgekehrt, samt ihrem Kriegsgerät. Ihre Konzentration in entmilitarisierten Enklaven unter internationalem Schutz sowie die anschließende Auflösung muss Wochen in Anspruch nehmen. Dass sich die Sandinisten jetzt mit einer Verlängerung der Demobilisierungsfrist bis Juni einverstanden erklärt haben, spricht für ihren Realismus. Aber selbst wenn der gute Wille auf beiden Seiten anhält, man muss damit rechnen, dass es in Nicaragua noch auf Monate bewaffnete Gruppen beider politischen Lager geben wird, die sich der Regierungskontrolle entziehen. Lob und Zustimmung für die Regierungserklärung von Lothar de Maizière kam heute von allen Parteien in der Volkskammer. Das war wohl nicht anders zu erwarten. Die Oppositionsparteien PDS, das Bündnis 90 und die Grünen geben der Großen Koalition also eine Schonfrist. Kritisch merkten die Redner der Opposition am Rande an, dass ihnen zu wenig Redezeit zur Verfügung stehe. Neben viel Beifall zur Regierungserklärung zeigte jede Partei allerdings eigenes Profil. Das Bündnis 90 und die Grünen verlangten von der neuen Regierung, soziale Härten auf dem Weg zur deutschen Einheit zu vermeiden. Die Bürger der DDR seien die Auftraggeber der Regierung von Lothar de Maizière. Der Einigungsprozess müsse gleichberechtigt erfolgen. Bei den ungleichen Verhältnissen gilt trotz alledem echte Partnerschaft. Mit Blick auf den Innenminister Diestel von der DSU forderte das Bündnis 90, dass die Bürgerkomitees das Recht haben müssen, die Auflösung der Staatssicherheit zu kontrollieren. Ebenfalls wie das Bündnis 90 setzte sich Gregor Gysi von der PDS für eine eigene, neue Verfassung der DDR ein. Er sprach sich für ein entmilitarisiertes Deutschland aus und für die Abschaffung der Wehrpflicht. Zum Weg hin zur deutschen Einheit meinte Gregor Gysi dann: Namens der PDS-Fraktion erkläre ich, dass wir entschieden gegen einen Beitritt der DDR gemäß Artikel 23 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland eintreten. Ein solcher Schritt ist nach unserer Auffassung mit erheblichen politischen, juristischen und psychologischen Nachteilen verbunden. Zur Überwindung der Spaltung gehört, sich mit der Geschichte der Spaltung ausreichend zu beschäftigen. Diese Spaltung vollzog sich zu keinem Zeitpunkt als einseitiger Akt. Es ist unbestritten, dass auch die damalige Bundesregierung unter Kanzler Adenauer einen wesentlichen Anteil daran hatte, der selbst erklärte, lieber das halbe Deutschland ganz, als das ganze Deutschland halb zu wollen. Schon aus diesem Grunde ist es politisch gerechtfertigt, dass beide deutsche Staaten aufeinander zugehen und einen neuen Staat bilden, statt dass sich der eine Staat dem anderen einfach anschließt und damit auch unterordnet. Dass die Große Koalition mit ihren Parteien einige Belastungsproben noch vor sich hat, bewies der Redner der DSU. Er setzte sich von der Regierungsansprache Lothar de Maizières ab, der gestern seinem Vorgänger Hans Modrow von der PDS ausdrücklich für seine Tätigkeit gedankt hatte. Hans-Joachim Walter von der DSU wollte sich da nicht anschließen. Entgegen einer von der SED-PDS gepflegten Verklärung hat die Regierung Modrow weniger zur Stabilität als mehr zur Instabilität dieses Landes beigetragen. Applaus Und die Regierung Modrow war auch keineswegs überparteilich oder gar demokratisch. Sie nutzte die Zeit, um Beschlüsse zu fassen und Gesetze zu verabschieden, die ehemaligen Funktionären weitere Privilegien einräumen sollen. Weiterhin wurde von der vorangegangenen Regierung am 20.03.1990 ein Beschluss gefasst, die Tantiemen der Mitarbeiter des Staatsapparates drastisch zu erhöhen. Und Herr Modrow insbesondere, er ist leider nicht da, verdient auch deshalb unsererseits keinen Dank, weil er als Stasi-Chef des Bezirkes Dresden maßgeblich Anweisungen in den Jahren seiner Tätigkeit als Vorsitzender der Bezirksleitung der SED gab. Die Sozialdemokraten setzten sich von der DSU inhaltlich ab. Wolfgang Thierse warnte den neuen Innenminister Diestel, von der DSU Tätigkeiten der ehemaligen Staatssicherheit zu verschleiern. Mit Argusaugen werden wir beobachten, ob Akten vernichtet werden. Trotz der Absetzbewegung rechtfertigte er noch einmal die Beteiligung der SPD an dieser großen Koalition. Die Entscheidung für die Koalition ist in unserer Partei umstritten. Wir schämen uns dessen nicht. Im Gegenteil, gäbe es bei uns keinen Streit, keine Diskussion über eine so wichtige Frage, wäre unsere Partei ihres Namens nicht würdig, ebenso wenig der Tradition, in die sie sich stellt, die Tradition der Freiheit und der Toleranz, der moralisch-politischen Ernsthaftigkeit und der Solidarität. Wir werden deshalb, wiewohl wir zuverlässige, seriöse Koalitionspartner sein wollen, wir werden deshalb den Streit nicht unterbinden, Diskussionen in unseren Reihen nicht niederwalzen. Der Vertreter der SPD unterstrich, dass für seine Partei die Einheit Deutschlands nur über Artikel 23 des Grundgesetzes möglich ist. Nur so kann verhindert werden, dass Teile der DDR eigenmächtig vorauspreschen. Die SPD will den geordneten Weg nicht so sehr auf Tempo machen. Der Fraktionssprecher der CDU und des Demokratischen Aufbruch Pohl sagte, seine Partei stünde bei ihren Wählern im Wort, den Weg zur deutschen Einheit schnell zu gestalten. Es gab und gibt nur eine deutsche Nation. Nicht ein einziges Relikt der verfehlten SED-Politik darf länger das öffentliche Leben prägen. Wir brauchen nicht länger das Emblem der DDR, keinen 7. Oktober als 41. Staatsfeiertag, kein Sonderkennzeichen DDR an unseren Fahrzeugen. Wir wollen, dass Einigkeit und Recht und Freiheit endlich auch zu unserer Nationalhymne werden kann. Immer wenn in der deutschen Geschichte eine starke Zentralmacht durchgesetzt wurde, war es verhängnisvoll. In Litauen drohen die Lichter auszugehen. In wenigen Tagen vom Ölembargo sind, darf man den Agenturen glauben, als erste Moskaus Kasernen und Fabriken betroffen, denen Vilnius ebenfalls den Energiehahn zugedreht hat. Sparmaßnahmen wurden verordnet, um die noch vorhandenen Ölreserven zu strecken. Lettland und Estland sind ebenfalls betroffen, weil der sowjetische Plan vorsieht, dass die beiden anderen Baltenrepubliken ihr Benzin aus Litauen beziehen sollen. Die Bevölkerung nimmt den Wirtschaftsboykott noch gelassen hin. Gestern Abend demonstrierten rund 30.000 Menschen in Vilnius, um den Unabhängigkeitskurs der Führung ihres Landes zu unterstützen. Hören Sie den Bericht von Hermann Krause. Unterschiedliche Angaben liegen über die Möglichkeiten der Litauischen Republik vor, dem von Moskau verhängten Ölboykott zu trotzen. Während die Izvestia schreibt, die Benzinvorräte in Litauen reichen bei sparsamer Nutzung einen Monat und der Kraftstoff für die Landwirtschaft sei ausreichend, um die Frühjahrsaussaat durchzuführen, verlautete aus Vilnius, dass schon heute einige große Industriebetriebe aus Mangel an Energie die Produktion einstellen müssen. Der stellvertretende litauische Regierungssprecher Jurosenas erklärte, Moskau habe nun auch die Erdgaslieferungen auf 3,5 Millionen Kubikmeter reduziert. Dieses Gas werde entsprechend auf die Kommunen, Haushalte und Lebensmittelfabriken verteilt. Der Direktor der vom Boykott betroffenen Ölraffinerie in Masiaika sagte gegenüber TASS, dass noch Vorräte in Höhe von 71.000 Tonnen zur Verfügung stünden. Damit könne der Betrieb der Raffinerie maximal noch 4 Tage aufrechterhalten werden. Da die Ölraffinerie auch nach Estland, Lettland, Weißrussland und die Russische Föderation liefert, ist nicht auszuschließen, dass auch diese Republiken von dem Boykott betroffen werden. In der litauischen Hauptstadt Vilnius haben am heutigen Morgen Beratungen unter Vorsitz des stellvertretenden Ministerpräsidenten Algirdas Brazauskas begonnen. Vor dem Parlament forderte Brazauskas eindringlich dazu auf, einen Kompromiss mit Moskau zu suchen. Die jetzige Situation führe zu einer katastrophalen wirtschaftlichen Lage. Bald werde es, so Brazauskas, Tausende von Arbeitslosen in Litauen geben, Das Ganze könne in einer totalen Wirtschaftsblockade enden. Bereits jetzt steht schon fest, dass jeder Autobesitzer in Litauen nur noch maximal 30 Liter Benzin im Monat erhalten wird. Die Heizungen in den Wohnungen wurden abgestellt. Nach den Vorstellungen der litauischen Regierung sollen die der Union gehörenden 96 Betriebe sowie die sowjetischen Streitkräfte den Boykott als erstes zu spüren bekommen. Man versuche, die Energieversorgung in den Krankenhäusern bis zuletzt aufrechtzuerhalten. Die Elektrizität funktioniere noch, da ein Wasserkraftwerk bei Kaunas weiterhin Strom produziert, hieß es. Nach Auskunft aus Vilnius nehmen die Litauer die Auswirkungen der Blockade ruhig und gelassen hin. Gestern Abend gab es lediglich eine Demonstration, an der 30.000 Menschen teilnahmen. Dabei unterstützten Redner den Unabhängigkeitskurs der Regierung. Staatspräsident Gorbatschow hatte gestern in Moskau in getrennten Gesprächen sowohl dem Vorsitzenden des Obersten Sowjets von Estland, Arnold Rüütel, als auch dem Parlamentspräsidenten von Lettland, Gorbunow, vor einer ähnlichen Entwicklung wie in Litauen gewarnt. Rüütel erklärte gegenüber dem estnischen Fernsehen, Gorbatschow habe dabei gedroht, dass in Estland dasselbe wie in Litauen passieren werde, wenn die Esten nicht ihre Erklärung über den unabhängigen Status der Republik zurücknehmen. In Litauen wird voraussichtlich am 5. Mai das Parlament eine ähnliche Unabhängigkeitserklärung verabschieden. Laut Agenturberichten soll Gorbatschow bei Nichtbefolgung seine Aufforderung mit der Verhängung des Präsidialrechts sowohl den Letten als auch den Esten gedroht haben, andererseits aber auch einen Sonderstatus für die baltischen Staaten in Aussicht gestellt, falls die Balten bereit seien, einzulenken. Spitzentreffen in Key Largo. Der amerikanische Präsident und sein französischer Kollege dachten dort über die Situation in Litauen nach und befassten sich als Schwerpunkt mit der Vereinigung der beiden deutschen Staaten und der möglichen Veränderung einer deutschen NATO-Mitgliedschaft. Beide sind sich einig, dass die Bundesrepublik auch in einem vereinten Zustand Vollmitglied der NATO bleiben soll und muss, wie immer ein neues NATO-Konzept auch aussehen mag. Bislang dokumentieren die westlichen Militärs eher Ratlosigkeit. Die entspannte Situation zwischen den Weltmächten macht ihnen zu schaffen. Innerhalb der Allianz kursieren bereits Gespräche darüber, ob die Modernisierung der atomaren Lance-Kurzstreckenrakete nicht fallen gelassen werden sollte. Klaus-Jürgen Haller über den Kurzgipfel in Florida. Die drei westlichen ehemaligen Siegermächte, die in den sogenannten 2+4 Gesprächen zur deutschen Einheit mit beiden deutschen Regierungen und mit der Sowjetunion an einem Tisch sitzen, haben sich damit in einem der wichtigsten Punkte der Bündnisfrage auf eine gemeinsame Position geeinigt. Gesamtdeutschland soll Vollmitglied der NATO bleiben. Eine Position, die freilich der Zustimmung der Sowjetunion bedarf. Die Nordatlantische Allianz werde in dieser kritischen Übergangszeit eine Schlüsselrolle spielen, hieß es. Die Vereinigten Staaten, so Präsident Bush, würden weiterhin nennenswerte konventionelle wie nukleare Streitkräfte in Europa unterhalten, solange die Verbündeten dies als Teil einer gemeinsamen Verteidigung wünschen. Mitterrand bekräftigte dies ausdrücklich. Das Bündnis müsse den Zusammenhalt wahren und deshalb müsse man die Notwendigkeit der Anwesenheit amerikanischer Truppen in Europa bekräftigen, den deutschen Einigungsprozess fördern und zugleich die Sicherheitsinteressen der Sowjetunion im Auge behalten. Et donc réaffirmer la nécessité de la présence de forces américaines en Europe. Soutenir l'appartenance de l'Allemagne unifiée à l'Alliance. Tout en tenant compte des intérêts de sécurité de l'Union soviétique. Élément qui doit toujours être pris en compte. Die Europäer, so Mitterrand weiter, müssten sich darauf einstellen, bei der Verteidigung eine größere Rolle zu übernehmen. Frankreich sei bereit, sich an den Überlegungen über die Zukunft des Bündnisses zu beteiligen. Frankreich und die Vereinigten Staaten würden deshalb den Verbündeten vorschlagen, noch vor Ende dieses Jahres eine NATO-Gipfelkonferenz einzuberufen. Und noch einmal zu den 2+4 Gesprächen zur deutschen Einheit. Die alliierten Sonderrechte, so Präsident Bush, in Bezug auf Berlin und Deutschland als Ganzes, sollen abgebaut werden. Ein vereinigtes Deutschland soll volle Kontrolle über sein gesamtes Territorium erhalten, ohne dass es neue, die Souveränität der Deutschen einschränkende Bestimmungen geben wird. These talks will focus on bringing to an end the special four power rights and responsibilities for Berlin and Germany as a whole. Wenn auf der Umschlagseite nicht in großen Lettern das Wort Präsident stünde, würde man die dort abgebildete Person mit ihrem breitkrempigen schwarzen Hut, ihrem roten Schal und dem sardonischen Lächeln für einen Paten aus dem Marseiller Milieu halten. keineswegs aber für den lieben Gott, wie französische Zeitungen François Mitterrand halb scherzhaft, halb respektvoll gerne nennen. Eher schon, und dies mit voller Absicht, ähnelt der französische Staatspräsident diesmal dem Leibhaftigen, der seinen Pferdefuß geschickt kaschiert. Der Autor dieses in Frankreich jetzt erschienenen Buches über Mitterrand, der Chefredakteur des konservativen Figaro, Franz-Olivier Gisbert, räumt gründlich auf mit dem Tonton, dem Onkelchen-Image und dem Gerede vom lieben Gott, der da im Pariser Élysée-Palast über seine republikanischen Untertanen streng aber gerecht herrscht. Dass der Autor dabei gelegentlich übers Ziel hinausschießt, mag daran liegen, dass Franz-Olivier Gisbert 1977 bereits eine erste Mitterrand-Biografie veröffentlichte, in der er den damals noch amtierenden ersten Sekretär der Sozialistischen Partei Frankreichs zu einer Art Heldengestalt verklärte, was sich bei Mitterrand-Gefolgsleuten wie dem französischen Kulturminister Jacques Lang später 1981 zu der Prophezeiung steigerte, dass mit der Wahl Mitterrands zum französischen Staatspräsidenten nach einer Zeit der Finsternis nunmehr das Zeitalter des Lichts anbreche. Nichts dergleichen ist, wie man heute weiß, eingetreten. Über dem politischen Leben des französischen Staatspräsidenten François Mitterrand könnte als Leitmotiv der Satz von Lao Tzu stehen, demzufolge die Niederlage das Fundament des Erfolges ist. Zweimal hatte sich Mitterrand erfolglos um eine Präsidentschaft bemüht. Gedemütigt und längst totgesagt, siegte er am Ende doch noch, und zwar so gründlich, dass er, gesundheitliches Wohlergehen vorausgesetzt, alle Chancen hat, als der Staatspräsident mit der bisher längsten Amtszeit in die jüngere Geschichte Frankreichs einzugehen. Es sei denn, Mitterrand begeht noch einen schweren politischen Fehler, der von dem mit allen Wassern gewaschenen Taktiker und kühl kalkulierenden Machtstrategen jedoch kaum zu erwarten ist. Der Erfinder des heute so gravitätisch erscheinenden und ehrfurchterheischenden sozialistischen Staatspräsidenten heißt Jacques Seguela. Dieser Marketing-Spezialist und Imagefabrikant bot Mitterrand 1980 seine Dienste an und krempelte den eher linkisch wirkenden und wenig Vertrauen einflößenden ersten Parteisekretär der Sozialisten gründlich um. Mitterrand ließ sich von ihm, wie der Autor dieses Präsidentenbuches zu berichten weiß, optisch auf links trimmen, indem er ihm seine langweiligen, grau in grau gemusterten Anzüge verbot und weiche, farbenfrohere Stoffe verordnete. Seguela, der für Mitterrand 1981 den Slogan »Die ruhige Kraft« erfand und 1988 einiges Frankreich, »La France Unie«, schaffte es sogar, dass sich Mitterrand seine reißerisch anmutenden Eckzähne abschleifen ließ. Sehen Sie sich die Fotos von der Beerdigung de Gaulle in Notre Dame an, soll Seguela zu Mitterrand gesagt haben. Der Einzige, der etwas aus sich macht, der Haltung hat, ist Richard Nixon. Und warum hebt er sich so hervor? Weil er sich gerade hält, Kinn und Brust raus. Eine solche Haltung gibt selbst einem Schimpansen noch eine gewisse Noblesse. Und so fährt Franz-Olivier Gisbert in seinem Buch fort, wurde Mitterrand zu seiner eigenen Karikatur steif und herrschaftlich. Wie für Ludwig XIV. Ist auch für François Mitterrand die Etikette ein Instrument der Herrschaft. Innenpolitischer Verdienst Mitterrands ist es, dass er die Sozialistische Partei auf den Trümmern seiner Vorläuferin, der SFIO, aufbaute, dass er die Kommunistische Partei dezimierte, indem er sie in die Volksfront zwang, dass Mitterrand seine Sozialistische Partei nach dem schiefgegangenen Verstaatlichungsexperiment der Jahre 81 bis 83 von ideologischem Ballast befreite und dass er Frankreich auf den gemeinsamen europäischen Markt systematisch vorbereitete, indem er den Wirtschaftsliberalismus hoffähig machte. Auch wenn er nach außen hin den Liberalismus stets auf neue zu Grabe trägt. Trotz seiner machiavellistischen Züge, trotz seiner kalten Erscheinung, urteilt Franz-Olivier Gisbert über Mitterrand abschließend, ist er zu Handlungen fähig, die niemand von ihm erwarten würde. Dieser Mann macht niemals das, was man vermutet. Er ist in jedem Falle besser, gleichzeitig aber auch schlechter, als man denkt. Soweit unsere Kommentare und Berichte und nun im Blickpunkt die internationalen Pressestimmen, die heute Tamara Spitzing ausgesucht und zusammengestellt hat. Sprecher ist Jochen Bartels. Bundeskanzler Kohl und der französische Präsident wollen bis zum 1. Januar 1993 in der Europäischen Gemeinschaft nicht nur eine totale Wirtschafts- und Währungsunion, sondern auch eine politische Union erreichen. Dieser deutsch-französische das kleine Litauen regelrecht oder soll man sagen regelwidrig in den Schwitzkasten genommen, Stopp bzw. Drosselung der lebenswichtigen Erdöl- und Erdgaslieferungen, von Gorbatschow persönlich angeordnet. Und alle Welt fragt sich, wie soll's weitergehen? Formal, Hermann Krause in Moskau, ist Gorbatschow im Recht? Ja, das ist natürlich schwer zu sagen. Was ist hier formal und was ist das Recht? Die Litauer sind der Meinung, dass Gorbatschow und dass auch die Sowjetunion überhaupt nicht das Recht hat, irgendeine Art von Maßnahmen gegen sie zu verhängen. Die litauische Regierung betrachtet sich ja immer noch als ein Selbstständigen als einen unabhängigen Staat. Und wenn man sich in den beiden anderen baltischen Republiken umschaut, zum Beispiel in Estland, wo ich gerade gewesen bin, dann stellt man dort dasselbe Phänomen fest. Warum will man sich den Regeln, die Moskau da aufstellt, nicht unterordnen, wenn am Ende doch die Unabhängigkeit dabei herauskommt? Ja, Sie meinen sicherlich dieses Gesetz, das der Volkskongress bzw. der Oberste Sowjet verabschiedet hat, das Gesetz über das Recht einer Republik, die Sowjetunion zu verlassen. Hier sagen eigentlich übereinstimmend alle, dass dies mehr ein Austrittsverhinderungsgesetz ist, denn die Bestimmungen, die dort festgelegt sind, die sind derart streng formuliert, dass es fast keiner Republik gelingen wird, dieses Prozedere durchzustehen. So zum Beispiel muss ja nach einer gewissen Übergangsphase von 5 Jahren am Ende immer noch der Volkskongress bzw. der Oberste Sowjet das Ausgehandelte akzeptieren, bestätigen. Wenn Litauen keine Angst haben bräuchte vor einer Volksabstimmung, warum wehrt man sich dann so dagegen? Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die baltischen Staaten keine Angst haben. Ich glaube schon, dass sie befürchten, dass es möglicherweise doch nicht so ausgeht, wie sie sich das vorstellen. Das gilt besonders für Lettland und besonders für Estland. Sie wissen, dass dort der Anteil der Nicht-Esten bzw. der Nicht-Letten weit über 30% liegt. Und es gibt bestimmte Bereiche, wo nur Russen wohnen. Und in diesem Gesetz über den Austritt ist zum Beispiel auch festgeschrieben, dass bestimmte Regionen, in denen jetzt die nicht einheimische Bevölkerung lebt, dass auch dort eine Zweidrittelmehrheit erreicht werden muss. Wenn sie nicht erreicht wird, dann muss darüber verhandelt werden, ob da möglicherweise ein autonomes Gebiet oder was auch immer installiert wird. Wie könnte denn ein Kompromiss aussehen? Ja, es gibt durchaus eine Variante, und zwar bezieht sie sich auf den Zustand der Republik im Jahre 1940, als mit der Sowjetunion ein Beistandsabkommen über Handel und auch über Verteidigung abgeschlossen wurde. Und es wurde angeboten, sozusagen diesen Zustand wieder zu reaktivieren. Damit hätte man durchaus der Sowjetunion die Möglichkeit gegeben, die militärischen Stützpunkte in Litauen zu belassen. Viele bei uns fragen sich, warum macht er das, der Gorbatschow, und verspielt sein Ansehen auch im Westen? Steht er so unter Druck zu Hause? Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, dass hier vieles zusammenkommt. Sicherlich russisches Denken, sicherlich sowjetisches Denken, möglicherweise auch konservative Kräfte, die den Generalsekretär zwingen, diesen Kurs durchzuführen. Möglicherweise denkt er selbst auch so. Das ist schwer herauszufinden. Das kann man nicht genau beantworten. Fest steht nur, dass dieser Kurs, den er da fährt, innenpolitisch und wohl auch außenpolitisch großen Schaden hervorruft. Wenn man die Kommentare in den Zeitungen, in der ausländischen Presse sieht, dann stellt man fest, dass man eigentlich davon abrückt, Gorbatschow immer als jenen Übermenschen darzustellen und dass die eigentlichen Probleme bisher nicht gelöst wurden. Einen militärischen Konflikt schließen Sie aus, weil Moskau ohnehin am längeren Hebel sitzt? Ich muss sagen, zur jetzigen Phase kann man eigentlich nichts mehr ausschließen. Das Verhalten der sowjetischen Führung ist nicht mehr kalkulierbar. Ich glaube, dass wir uns alle, dass alle westlichen Beobachter sich darüber im Klaren waren, dass die Sowjetunion nicht zu derart drastischen Maßnahmen wie eine Blockade greifen wird. Man weiß nicht, wie Moskau reagieren wird, wenn Litauen weiterhin bei seiner Handlung, bei seiner Position bleibt. Dann fällt aber auf, dass im Westen niemand so richtig zur roten Karte geneigt ist zu greifen, weil zu viel auf dem Spiel steht, gerade deshalb? Ja, die Litauer haben ja große Hoffnungen, dass ihnen vom Westen aus geholfen wird. Das gilt genauso für die Esten und auch für die Letten. Aber die Zurückhaltung ist natürlich geboten, natürlich auch aufgrund der politischen Instabilität. Man darf nicht vergessen, das Kapital geht bekanntlich nur dorthin, wo der Boden sicher ist. Und da man nicht genau weiß, wie sich das alles entwickeln wird in den baltischen Staaten, in den Republiken, ist man durchaus vorsichtig. Und sicherlich auch aufgrund, Sie erwähnten das bereits schon, aufgrund der außenpolitischen Komponente vorsichtig gegenüber Gorbatschow. Das kann sich möglicherweise ändern. Ich glaube, dass die sowjetische Regierung sich vielleicht nicht darüber im Klaren ist, wie gefährlich dieser Kurs ist, den sie da zurzeit steuert.